Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Lebensretter. Wer von euch ist ein Lebensretter? Wer hat schon mal einem anderen Menschen das Leben gerettet? Und wer von euch ist schon mal in den Genuss von einem Lebensretter gekommen? Sprich, wem wurde das Leben gerettet? Wer mag seine Geschichte erzählen? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, ruft mich ganz einfach an unter 0800 5678 111. Die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer, Peter, 46 Jahre heute Nacht. Guten Morgen. Nicht nur heute Nacht, 46. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen. Und zwar, ja, mächtig aufgeregt, ja. Macht nichts. Habe ich meinem Bruder das Leben gerettet. Du hast deinem Bruder das Leben gerettet. Wann war das? Ja, so circa... Ich weiß nicht, ich hatte gesagt, das sind 6 Jahre her, aber wo ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe, sind es nur 5 Jahre. War das vor der Wende? Vor der Wende, also 10 Jahre fast dann. Ja. Ja. Das kommt mir aber vor, als wenn das erst vor kurzem war. Erzähl doch mal die Geschichte, was passiert ist. Und zwar auf auf dem Polterabend von meinem jüngsten Bruder. Ja, wird immer kräftig getrunken. Und hatten alle reichlich getrunken. Und dann eskalierte das so ein bisschen zur Eifersucht mit seiner zukünftigen. Da kam den Streit auf und ja, hin und her. Ja, die Verlobte lief weg. Wer war denn da eifersüchtig? Welcher Mann kam denn da noch ins Spiel? Das war der Freund von meinem Bruder. Und die kennen sich sehr gut. Und naja, auf jeden Fall verschanzte sie sich hinter einer Tür und die wollte da keinen, naja, Streit, das kam schon zu, ja, Handgreiflichkeiten kam es schon. Und sie ging dann hinter dieser Tür, schloss die von innen ab und in dieser Tür war eine Lichtscheibe drin von Breite ungefähr 20 Zentimeter, 25. Ja, ein bisschen jähzornig ist mein Bruder. Ja. Und also das Mädel hatte sich eingeschlossen hinter der Tür. Praktisch in Sicherheit gebracht. Ja, was ist dann passiert weiter? Dann hat er ausgeholt und ich stand hinter ihm unmittelbar und er holt aus und schlägt durch diese Scheibe durch. Und wahrscheinlich verletzt, schwer verletzt am Arm, oder? Der Arm war abgetrennt. Wie bitte? Der Arm war abgetrennt bis auf diesen Fell, ich sag dazu immer Fell, diese Hautreste am Ellbogen. Boah, Moment, er hat durch die Scheibe der Tür volle Kraft durchgeschlagen. Durchgeschlagen. Und er hat so stark geschlagen, dass der Arm abgetrennt war. Mit dem Arm bis zum Ellbogen in die Tür eingedrungen. Und wir vermuten, dass er abgesackt ist. Ich stand zwar hinter ihm, und hab das geht ja alle so schnell. Er muss ja mit einer ungeheuren Wut und Kraft das gemacht haben, ne? Ja, das ist wohl wahr. So, jetzt war der Arm abgetrennt, bis auf ein paar Haut... Am Ellbogen, genau auf der Spitze, waren ungefähr noch 10 cm Haut. Bah. Und dieses Gelenk von innen, gegenüber vom Ellbogen, das war, der Knochen war freigelegt und die Sehnen waren durchtrennt. Und der Rest des Arms hing wahrscheinlich... Das hing dann nachher, wo ich ihn zum Fall gebracht habe. Ich musste da irgendwas unternehmen. Ich stand, 2 Meter stand ich hinter ihm. Ja, das ist wahrscheinlich instinktmäßig. Ja, was hast du denn genau gemacht? Ich habe mich auf ihn gestürzt und habe mit der... Moment, das muss ich überlegen. Mit der rechten Hand seinen rechten Arm gegriffen. Und habe in der Fleischwunde... unmittelbar am Gelenk habe ich zugegriffen und habe da erstmal nicht mehr losgelassen. Also um das Blut abzudrücken? Um das Blut abzudrücken, das spritzte, ich will ja nicht übertreiben, aber... Ja, aber das kann man sich vorstellen, was für ein Bild das ist. Das kann man wahrscheinlich nur in den schlimmsten Horrorfilmen sehen. Und alle Leute laufen weg. Das war das für mich, da werde ich heute noch nicht fertig, alle Leute laufen weg und schreien und machen und tun und keiner hilft. Hat denn dein Bruder... Hat der auch geschrien oder hat er gar keine Schmerzen im ersten Moment empfunden? Der hat überhaupt keine Schmerzen. Hat er sich dann noch gewehrt, als du ihn dann am Arm gepackt hast? Na, ich meine, ich wiege 115 Kilo. Er konnte sich auf ihn draufgeschmissen und habe ihn Ja, praktisch. Ich meine, wenn 100, wenn ich mich da drauf lege auf ihm, da geht da nichts mehr. Ich habe den die Wunde zugehalten und ja, inzwischen wurde dann angerufen. Aber diese 20 Minuten, 15, 20 Minuten, bis der Krankenwagen ist eine kam, irre lange Zeit in einer solchen Situation. Es war ein Horror. Das Thema heißt ja Lebensretter. Das heißt, wenn du deinem Bruder nicht die Wunde mit deiner Kraft die ganze Zeit so zugehalten hättest, wäre der Mann verblutet. Es war die Aussage der Sanitäter, ja. Wenn ich die Wunde nicht zugedrückt oder abgedrückt hätte, wäre er, ja, die haben gesagt, er wäre ausgelaufen. Und das hat 20 Minuten gedauert, ehe der Krankenwagen kam? Ja, zur DDR-Zeit war das immer ein bisschen. Ja. Hatte dein Bruder eigentlich auch Alkohol getrunken? Reichlich, ne? Ja, da hast du gerade gesagt am Anfang, ja. Die Problematik noch, echt? Die Problematik nachher, was danach noch gefolgt ist alles. Ja, nun pass auf, jetzt ist natürlich auch die Frage, was ist mit dem Arm? Hat man den Arm retten können? Der oder Arm, ist er amputiert worden? Der Arm wurde angenäht und durch dieses bloße Zufassen mit der Hand habe ich da tausende von Bakterien reingebracht. So. Nun wollte er das nicht heilen. Ich glaube, er hat ein halbes Jahr, ein halbes Jahr damit zugebracht, dass die erstmal diese Wundheilung in den Griff gekriegt haben. Und dann wurde aus der Pobacke hinten Teile raus und da wieder reingepflanzt. Und wann ist er dann wieder richtig fit geworden und gewesen? Dreivierteljahr. Und heute ist alles richtig in Ordnung? Bitte. Nicht in Ordnung. Die Finger funktionieren nicht richtig. Ach, nicht richtig in Ordnung. Nee, die Finger funktionieren nicht richtig. Da ist, ich will sagen, teilbegrenzt, kann er nicht richtig einknicken. Und wenn ich diese riesen Wunde sehe, die war ja erst gar nicht so groß. Wenn der Arm abgetrennt ist und wieder angenäht wird, ist die Wunde ja nicht groß. Also er wird auf jeden Fall wird er Zeit seines Lebens daran erinnert, was da passiert ist. Das wird nie wieder richtig in Ordnung kommen. Nee, mit dem Arm. Nicht in Ordnung. Jetzt, wie hat dein Bruder sich denn, als er dann richtig zur Besinnung gekommen ist am nächsten Tag, als er einen Rausch ausgeschlafen hatte, wie hat er sich denn dir gegenüber verhalten? Hat er sich bedankt bei dir? Ist ihm das klar, dass du ihm das Leben gerettet hast? Er lag ja nun erstmal im Krankenhaus. Ja. Und zu Besuch gefahren, er hat das alles, einen anderen Tag hat er das noch gar nicht begriffen. Hat er das überhaupt noch nicht, was da passiert ist. Er muss von dem Zeitpunkt an, wo er diese Scheibe durchschlagen hat, muss bei ihm irgendwie, Aber hat er es denn irgendwann dann begriffen, dass du ihm das Leben gerettet hast? Das wird er, ich habe ihn da nicht nachgefragt. Hat er sich nie bedankt bei dir? Nee, eigentlich nicht. Hättest du das denn nicht erwartet? Für mich war es selbstverständlich. Ja, trotzdem. Aber es ist dann auch selbstverständlich, dass der Bruder dann sagt, hier, Mensch, gut, dass du so zugepackt hast, im wahrsten Sinn des Wortes. Und naja, ich meine, wir sind ein Herz und eine Seele. Mhm. Er braucht mir das nicht zu sagen. Ja, verstehe, ja. Wir sind, Das ist so eine unausgesprochene Geschichte zwischen euch. Ja, das verstehe. Wir sind ein Herz, eine Seele und da braucht keiner Danke sagen. Das ist selbstverständlich. Aber schön, dass du es gemacht hast, dann bedanke ich mich mal im Namen deines Bruders bei dir. Ich hätte gerne noch eine Sache gebracht oder euch mitgeteilt. Und zwar habe ich meinen Schwager das Leben gerettet. Das hört sich zwar ein bisschen dumm an, das ist mir auch jetzt erst, wo ich hier auf den Anruf gewartet habe, eingefallen, was da schon mal vorgefallen ist. Peter, die Geschichte werden wir jetzt nicht mal ganz ausführlich erzählen, weil viele andere Leute auch noch ran wollen. Sag mir nur mal ein Stichwort, wie du es gemacht hast. Ich reiß die kurz an. Und zwar sind wir mit einem Motorrad im Nachbardorf gefahren, in einer 90-Grad-Kurve, mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h. Und zur DDR-Zeit waren ohne Sturzhelm fahren und so war das möglich. Ja. Aber auf jeden Fall sage ich, vor dieser Kurve, die schaffst du mit der Geschwindigkeit nicht, mit dem Motorrad. Und naja, dann ging das Schlag auf Schlag. Ich habe mit der rechten Hand auf seinen Brustkorb gegriffen und habe mich mit der anderen Hand am Gepäckträger festgehalten vom Motorrad. Und dann sind wir aufgeschlagen auf den Baum mit 80 Stundenkilometer. Er hatte einen doppelten Schädelbasisbruch. Du meinst, weil du ihn so gehalten hast, wie du ihn gehalten hast, ist es noch glimpflich abgegangen. Und die Aussage von den Ärzten war, durch dieses, dass ich ihm vorne drei Rippen gebrochen habe mit meiner Hand, beim Aufprall, hast du ihm das Leben gerettet? Ist er nicht so stark aufgeschlagen, Peter, der Lebensretter aus Ostdeutschland, war das? Ja. Du lebst immer noch in Ostdeutschland? Ja. Von wo rufst du an? Landkreis Salzwedel. Schöne Grüße nach Salzwedel. Jo. Tschüss, Peter. Jo, ciao. Tschüss. So, mein Thema heute Nacht, wenn ihr gerade zugeschaltet haben solltet, heißt Lebensretter. Wer von euch ist ein Lebensretter? Und wem von euch wurde das Leben gerettet? Wenn ihr mir diese Geschichte erzählen wollt, dann ruft mich ganz einfach an, unter kostenfrei, unter 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. 32 Jahre alt, Timo ist jetzt dran. Schönen guten Morgen. Hallo Timo. Hallo. Ein Lebensretter oder ist dir das Leben gerettet worden? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Wir können noch eine Weile jetzt aber Hallo sagen miteinander. Ja, gut, ich habe dich jetzt nicht so gehört. Also, ich rufe aus Frankfurt an. Ja. Bin 32 Jahre, wie du sagst. Welches Frankfurt? Oder Main? Nein, Frankfurt am Main. Frankfurt am Main. Ich habe damals 3 Jahre in Berlin gewohnt. Genau ist das am 14. August 1983 passiert. Zu der Zeit war ich 16 Jahre alt. Mhm. Und in Berlin ist die Buschkrugbrücke in Britz sehr berühmt. Und eines Tages, wie ich zum Jugendzentrum ging, bin ich über diese Brücke gelaufen und habe gemerkt, dass so rund 50 Leute über die Brücke runtergeguckt haben. Mhm. Und man nimmt so als Teenager an, oh toll, da fährt ein Schiff vorbei oder mhm. so. Welche Tageszeit war das? Oh Gott, ja, so mittags. Mittags, ja, mit 16 darf man noch nicht abends raus. Naja, und dann habe ich gesehen, dass eine Frau im Wasser blubbert. Das weiß ich noch wie heute, sowas vergisst man eben halt nicht. Ja, und nach genauem Hingucken habe ich gemerkt, dass es doch eine ältere Dame war. Und dann bin ich da runtergesprungen. Da waren aber auch andere Leute, die nicht runtergesprungen waren vorher. Mindestens 50. Und die guckten? Ja. Und keiner war gesprungen? Ja. Und die alte Frau war vorher da runtergefallen oder runtergesprungen? Nachhinein haben wir erfahren, dass sie Selbstmord machen wollte. Mhm. So, du hast es gesehen, du hast die Gefahr erkannt. Mit deinen 16 Jahren bist in den Fluss hinein gesprungen. Das war ein gefundenes Fressen für die Presse. Ja, Moment, nicht die Presse, erst erzählen. Erzähl mal, was dann passierte da unten. Okay. Und zwar habe ich mich, also ich bin erstmal von Anfang der Brücke, die war so ziemlich am anderen Ende der Brücke. Und der Teltow-Kanal ist berühmt in Berlin, dass er sehr, sehr dreckig ist. Das ist so ein Schifffahrtskanal. Also da geht man nicht unbedingt schwimmen. Und wenn da jemand drin ist, dann nimmt man an, dass entweder diese Person nicht ganz dicht ist oder wirklich reingefallen ist. Und also ich bin selbst Rettungsschwimmer gewesen früher. Jetzt mache ich das nicht mehr. Aber und ich weiß, Gott sei Dank nicht aus eigener Erfahrung, aber ich weiß halt durch viele Lehrgänge, dass es äußerst schwierig ist, einen Menschen in Todesangst zu retten. Du warst 16 Jahre alt und das war eine ältere Dame, vielleicht auch viel schwerer als du, weiß ich nicht. Wie hast du es denn dann gemacht? Also die Dame war 56 Jahre alt, ganz genau, hat man mir auch nachträglich, also ich habe es nachher erfahren durch Zeitung und die hieß auch, ich weiß nicht, den Nachnamen habe ich nie gewusst, Vornamen darf ich wohl nennen, ne? Edith R. Hieß sie, mehr weiß ich nicht von ihr. Und ich habe, wie gesagt, eben halt zur Parallele zur Brücke so gelaufen, dass ich sie genau unter mir hatte und da habe ich gesehen, dass die eigentlich mit Kleidung im Wasser ist. So, jetzt sind wir schon so weit, du bist im Wasser. Was ist im Wasser unten passiert? Also, der Teltow-Kanal hat auch diese metallenen Wände, sage ich mal. Also das sind keine Natura-Wände, wo Steine oder Äste sind, sondern das sind diese künstlichen Wände sozusagen. Ich bin runtergesprungen und habe mich eben halt an der Frau so geklammert. Um jetzt fairerweise zu sagen, ich bin kein Rettungsschwimmer, aber ich weiß nur, dass sich die Frau gepackt hat und sie auch mich. Ja, und genau, darauf will ich hinaus. Du packst diese Frau und diese Frau ist ein Todesangst, die packt dich auch. Wie hast du es denn dann geschafft, dass du mit ihr an das Ufer kamst? Ja, wir waren auch ziemlich an der Nähe vom Ufer, bloß ich habe immer nur mit einer Hand versucht, mich irgendwo festzuhalten, bis ich dann irgend so einen Ast erwischt habe, der von der Küste ins Wasser rausguckte. Und irgendwann habe ich auch gar nichts mehr gemerkt, bis mich irgendwann mal jemand am Nacken gepackt hat. Wahrscheinlich hat jemand von der jemand die Wasserpolizei gerufen, die in Berlin auch sehr flott ist. Also sie kam dann. So einen Haken am Nacken gespürt und der Beamte hat nur gesagt, nicht loslassen, nicht loslassen, das weiß ich noch. Ja, und also wo war die Frau? Die Frau nicht loslassen. Also du hast die Frau in der Hand gehabt und der Beamte hatte dann dich quasi am Nacken gepackt. Ja, oder das war so ein Haken, der mich am Nacken gepackt hat. Dann hat dieser Haken euch beide quasi rausgezogen, die so Frau ist und es. Dich. So ist es. Ja. Wie lange dauert das? Klingt ja alles sehr dramatisch. Wie lange dauerte die ganze Aktion? Das weiß ich nicht. Nee, das weiß man natürlich nicht. Ach, so eine Stunde oder eine halbe Stunde. Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Aber hast du nicht dann in dem Moment auch einen Todeskampf oder ein Todesgefühl, eine Todesangst gehabt, als die Frau sich an dich geklammert hat und nach dir gegriffen hat? Also, ehrlich gesagt, im ersten Augenblick habe ich auch, oh Gott, man ist 16, ja. Heute würde man anders drüber denken, aber... ich habe schon ziemlich viel Angst gehabt, muss ich sagen. Hat die Frau sich bei dir wenigstens bedankt irgendwann? Nein, ich sag's nochmal, ich weiß es bis heute nicht. Die Dame heißt Edith R. Mehr weiß ich nicht. Aus Sicherheitsgründen, die Wasserpolizei hat mir damals meine Telefonnummer aufgeschrieben. Ich sollte, die haben gesagt, ich kriege eine Uhr als Held oder was weiß ich. Nachher haben, ich bin türkischer Staatsbürger. Mhm. Und die Dame war eben halt eine Deutsche und das war ein gefundenes Fressen für die Presse. Inwiefern? In der Berliner Zeitung stand drinne ganz groß vorne, ein türkischer Junge rettete einer verzweifelten Frau das Leben. Aber die verzweifelte Frau hat sich nie bei dir bedankt. Nee. Das ist natürlich auch kein netter Zug von der verzweifelten Frau. Ja, gut, also ich... Aber du bist ein Lebensretter und ja, du hast dich bei mir gemeldet und so muss es auch sein. Ich habe von der Seite her das getan, was ich machen sollte. Und dafür gratuliere ich dir und zolle dir meinen Respekt. Alles Gute, Timo. Danke. Tschüss. Wen haben wir jetzt? Jetzt geht's weiter mit Barbara und Barbara ist 36 Jahre alt. Morgen. Ja, hallo Domian. Bist du eine Lebensretterin oder hat man dir das Leben gerettet? Mir hat man das Leben gerettet und ich habe eine Lebensrettung nicht gemacht. Also ich hätte zwei Geschichten, könnte mich aber auch ganz kurz fassen. Ich habe mich schon vorbereitet. Also erzähl mal die Geschichte, wie oder wann man dir das Leben gerettet hat. Ja, die ist fast, wenn man es im Nachhinein erzählt, lustig. Ich war mit meinem Mann in Österreich, ich bin aus München und hier verheiratet und bin aber gebürtige Österreicherin. Wir waren Familienbesuch und haben eine Kirche besichtigt, die einzige nicht gotische in der Steiermark, mit so einem hohen Türmchen und so. Und sind dort hingefahren und die Kirche war an der Rückseite abgesperrt. Ja. Mit so roten, rot-weißen Baustellenbändern. Mhm. Und da lagen auch so Dachziegel rum und wir haben noch rumgeblödelt. Mal, wenn das so ein Ding auf den Kopf fällt, das sind so halb Meter lang und so 3-4 Zentimeter dicke Dinger, also diese alten, uralten Ziegel. Mhm. Und sind natürlich auch nicht hinter die Absperrung, aber die Vorderseite der Kirche war ganz frei und das Portal war offen und wir sind da rein und haben uns die wunderschönen Fresken angeguckt. Ja, und dann sind wir wieder raus und ein paar Meter, als wir draußen waren, haben wir so ein, ich kann es jetzt gar nicht mehr so beschreiben, so ein sirrendes, surrendes Geräusch gehört von oben. Und ich habe total falsch reagiert, ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe nach unten geguckt. Aber ich glaube nach oben. Und mein Mann hat nach oben geguckt und hat dann nur mehr geschrien, komm her, und hat mich am Ärmel gerissen. Und der ist wirklich so ein riesen Dachziegel runtergekommen und hat mich dann eben, Gott sei Dank, nur mehr an der rechten Schulter gestreift. Und der ist einfach von alleine runtergefallen? Oder? Ja. Aber wie konnte, was war das für ein surrendes Geräusch, was man da gehört hat? Ja, der kam aus 40 Meter Höhe von dem gotischen Turm darunter. Und das gibt natürlich ein Geräusch. Wobei das natürlich ein Bruchteil von Sekunden wahrscheinlich sind, ne? Ja, er hat meine Schulter noch geschreift. Ich hatte einen riesen Hämatom dann. Also du wärst wirklich tot, ne? Oder? Ich wäre wirklich tot gewesen. Mhm. Und der Mann hat dich weggerissen. Der hat geschrien, der hat es gesehen. Wow. Was für ein Gefühl, in der Sekunde, als du das dann realisiert hast, du warst zurückgetreten, hattest auch den Schmerz an der Schulter. Ja, ich hatte einen Schock. Schockgefühl. Und eigentlich ziemliche Wut. Also mein Mann hatte eher den größeren Schock als ich. Ich hatte eher Wut, dass die nicht alles abgesperrt haben. Mhm. Und das unter Anführungszeichen witzige Ende der Geschichte war dann, wir sind dann zu dem Küster und haben dem das gesagt und uns halt fürchterlich beschwert. Und der hat unser Münchner Kennzeichen gesehen, der hat mir auf die Schulter geklopft, noch dazu auf die, wo der Ziegen gelandet ist. Und dann gesagt, oh, aus München seid, Ja, Madl, da hast du nochmal Glück gehabt. Bin auch Bayer. Das war da wirklich der absolute Hammer. Aber sag mal, Barbara, welcher Teufel hat dich denn geritten vor der Kirche? Wenn du ein Geräusch von oben hörst, die Hände über dem Kopf und nach unten gucken, da guckt doch jeder normale Mensch nach oben. Was ist das für ein Geräusch? Ja, ich weiß es nicht. Völlige Fehlreaktion. Ja, völlig Fehlreaktion. Ich dachte mir, ich mache mich jetzt ganz klein und kauere mich zusammen. Bist du denn deinem Mann ewig dankbar gewesen und wirst ihm ewig dankbar sein? Ja, noch immer. Ja, das glaube ich. Also das, ich würde halt nicht mit dir reden, wenn er mich nicht weggezogen hätte. Also das sind verrückt, ne? So 2 Zentimeter haben das Leben gerettet, ne? Oder ja, vielleicht genau. Eine 2, 5 Zentimeter. Die Schulter hat es noch erwischt. Ja. So, du hast aber auch das Leben gerettet jemandem. Eben nicht, das ist die traurige Geschichte. Ach so, ja. Ich weiß nicht, ob die noch passt, aber ich kann es auch ganz kurz. Erzähl mal, ja. Das war am 23. Dezember. Riesenstress, Münchner Fußgängerzone, Weihnachtseinkäufe, Einkäufe. Letztes Jahr? Tausende Leute. Letztes Jahr? Nein, vor 3 Jahren. Mhm, ja. Und da war im Umfallgeschoss, war so ein Penner gelegen in einer riesigen Rotweinpfütze. Ja. Und ich bin schon fast vorbei gewesen und er hatte so die Hand gehoben, so als ob er betteln wollte, hat aber die Augen so halb aufgehabt. Und ich habe dem 5 Mark, da hatte so eine Stofftüte dabei, so eine Einkaufstüte, habe dem da 5 Mark hingelegt und bin weiter gerast, meine Einkäufe und so weiter. Und 2 Stunden später bin ich wieder an dem vorbei, als ich wieder zurück nach Hause bin. Da lag der immer noch, da haben sich schon einige Münzen dazugesellt. Münzen und ich habe noch immer nichts unternommen. Ich bin auch von diesen Menschenmassen so getrieben worden und hatte noch eine Verabredung und habe wirklich nur an mich gedacht und was ich noch alles erledigen muss und so weiter. Und habe dann erst nach Weihnachten, es war ganz groß aufgemacht, in der Zeitung gelesen, das war ein 70-jähriger oder 69-jähriger Antiquitätenhändler in Rente, der beim Dahlmeier in München für 85 Mark eine Flasche Burgunder gekauft hat für seine Frau und für sich für den Heiligen Abend und eigentlich nur einen leichten Schlaganfall gehabt hat und zusammengebrochen ist und die Rotweinflasche ist zerbrochen und er ist eben in dieser Rotweinflasche gelegen. Und alle dachten, es wäre ein Penner. Tausende Leute vorbei. Aber das muss man doch an der Kleidung sehen, dass das kein Penner war. Und der hatte so eine Art Staubmantel an, aber der war voll mit Rotwein eingetaut. Der lag da in dieser riesigen Pfütze. Und ist da wirklich gestorben vor Hunderten von Leuten? Nach 5 Stunden ist er dort gelegen, er hatte dann auch schon eine Unterkühlung. Aber weißt du, das erste Mal vorbei lief, hat er wirklich noch gelebt. Ich habe ja gesehen, ich dachte, der bettelt. Ne? Der wirft ihm noch blöd 5 Mark hin. Aber Barbara, ich will dir mal sagen, wie oft ich das schon gedacht habe, wenn man wirkliche Bettler auf der Straße liegen sieht, die meistens wahrscheinlich sturztrunken sind. Aber dann denke ich manchmal auch, wer weiß, vielleicht ist dieser Mensch jetzt ganz, hat vielleicht einen Herzanfall oder stirbt gerade. Ja, seitdem denke ich mir das auch nicht. Ja, und alle Leute gehen achtlos dran vor. Ich bin ein Penner seit der Zeit. Ich gehe zu jedem hin, wenn irgendwo einer liegt. Weil das war so ein Schock für mich. Eben dann in der Zeitung. Ich verstehe. Er hatte eine sündteure Flasche Wein und in der ist er gelegen und gestorben. Nach 5 Stunden hat ihn die U-Bahn-Polizei, wollte den wegschaffen. Krass, und dann haben sie den Notarzt gerufen und er ist dann aber im Klinikum rechts der Isar ist er nach 1 Stunde ist er gestorben. Aber wenn ich sofort hingegangen wäre, dann hätte er vielleicht noch 10 Jahre gelebt. Ja, du oder Dutzend andere auch, ne? Ja, Millionen, also Tausende. Ja, na klar, ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass du seit dem zuerst erzählten Erlebnis sehr vorsichtig dich an Kirchen heranwagst, ne? Oder? Zumindest eingerüstete. Schön, dass du lebst. Alles Gute, schöne Grüße an München. Ja, danke. Tschüss, Barbara. Ciao, Julian. Tschüss. Michael, 26 Jahre alt. Ich begrüße ihn herzlich. Michael, guten Morgen. Michael will er genannt werden. Nein, das stimmt. Ich habe meine Papi und Mami so in Afghanistan genannt. Daher. Wie soll ich dich hier nennen? Du darfst sogar, nenn mich lieber nicht Mike. Michael, okay. Michael. Ja, gut. Ja. Guten Morgen, Guten Morgen. Ich muss ja gerade mal eben eine kleine Anekdote erzählen mit dem Namen. Vor vielen, vielen Jahren begab es sich hier bei uns im Westdeutschen Rundfunk im Radio. Da wurden immer so Programmhinweise nach den Nachrichten gemacht. Und da sagte der Sprecher, so, und im ersten Programm des WDR-Hörfunks hören Sie besondere Aufnahmen zur Tournee von Michael Jackson. Das war spaßig. Da habe ich gedacht, der alte Kollege kennt nicht Michael Jackson. So, jetzt aber zu dir. Michael Jackson will ich nicht. Ich kann diese Trick mit dem Händen nicht, deswegen. Ja, aber also, das vertiefen wir jetzt nicht. Du erzählst mir deine Geschichte. Bist du ein Lebensretter oder umgekehrt? Mein Bruder hat mein Leben gerettet. Aha, erzähl mal. Also ich komme ursprünglich aus Afghanistan, lebe seit dem 24.12. in Deutschland. Das Wie? Heißt. 98 erst? Nein, 24.88. 24.12.88? Ja. Jetzt ist ja und jetzt bald Weihnachten. Ich war 10 Jahre alt. Und damals war doch dieser Krieg gegen Russen in Afghanistan. Und in Afghanistan haben die Russen alles versucht, die also Afghanen oder so komplett irgendwie zu vernichten. Ja. Schlimme Sache, ja. Und da waren wir, also zumindest wir haben 100 Meter oder 100, 200 Meter von dem Revier oder dieses komplette Russenverbindung, wo die im Bergen noch war, ihre Sachen hatten, Militärsachen und weiß nicht, Raketen, Bomben, Panzer, alle. Und da hatten wir dann gewohnt. Also ihr wart, ich fass mal sagen, ihr wart in der Nähe der Russen. Gewohnt, ja, also. Habt ihr in der Nähe der Station der Russen gewohnt? Eben. In Afghanistan damals. Ja. Du warst ein 10-jähriger Junge. Eben. Was ist dann genau passiert und wie hat dann dein Bruder dir das Leben gerettet? Also ich habe vor 16 Jahren eine Kugelschreibmine. Es gibt auch, also das ist irgendwie, zumindest in Europa irgendwie ziemlich... Ja, ich verstehe dich so schlecht, Michael. Du hast eine Kugelschreibermine? Ja, eine Bombe. Wo hast du... Von der Straße aufgehoben. Hast du von der Straße aufgehoben? Ja. Eine Kugelschreibermine? Ja. Und sie ist explodiert? Dann habe ich die Mine nach Hause genommen, dann habe ich im Flur das aufgemacht, bevor ich meine Schuhe ausgezogen habe. Und das hat einen riesen Knall gegeben. Ja. Aber es ist sicher nicht nur bei dem riesen Knall geblieben, wenn eine Mine explodiert und du hast sie in Händen gehalten. Also ich habe das irgendwie so aufgemacht wie eine Fülle. Ja. Wie schwer warst du verletzt? Also ich war so schwer verletzt, du kennst auch diese Raucherbein mit den chemischen Sachen, wo man, weiß ich nicht, den Bein oder Rauchbein irgendwie amputiert muss oder so. Und dieses Mine hatte dieses chemische Scheuch. Also das ist dann im Grunde genommen... Also auf jeden Fall, das hat Knall gegeben. Dann hatte mein Bruder war im Wohnzimmer. Er hat das gehört. Rannte, hat mich gesehen. Blutige Hände. Dann hat mir dieser Armgelenk irgendwie festgehalten, damit ich den Blut nicht verliere, damit ich irgendwie nicht durch Blutverlust oder so... Also so ähnlich wie die Geschichte gerade von Peter. Genau. Also du hast die Hände waren sehr verletzt. Die waren sehr verletzt. Das war von dem Ende irgendwie dann komplett gar nicht. Also die Finger waren irgendwie komplett zerquetscht. Und dann hat dein Bruder, genau wie wir es vorhin gehört haben, deine Arme, beide genau. Arme feste zugedrückt, damit es nicht das Blut rausquillen kann. Genau. Ja. Und dann war, du könntest mir vorstellen, in solchen Kriegswirren kommt dann nur auch nicht so schnell ein Krankenwagen und hilft. In Afghanistan gibt es diese solchen Sachen, also mit dem Notrufen und Krankenwagen. Natürlich nicht. So nicht. Wie hat man dir dann weitergeholfen? Wie ging das? Dann haben die andere Bruder von mir ein Taxi geholt. Dann sind wir zu dem Stadt gefahren, also zum Hauptstadt. Also dann war ich in Krankenhaus. Dann haben die mir komplette Kleider aus dem Lad gerissen, also mit dem Schere geschnitten. Und ich war irgendwie nicht im Sinne, was überhaupt los ist. Also ich war auch dann 3 Tage unbewusst. Nach 3 Tagen wach ich auf. Diese komplette Hände sind dann nicht mehr da. Du hast deine beiden Hände verloren? Ja. Also, du kannst die Hände irgendwie vormachen, ich sehe dich. Mach mal die Hände irgendwie vor, dann kann ich dir zeigen. Also, halt mir die Oberarme, also eine fest, bisschen tiefer. Also, halt mal eine fest, also, sag mal dein, genau, ab dann sind wir nicht mehr da. Ab dieser Stelle sind beide Hände nicht mehr da? Nein. Oder warst du 10 Jahre alt? Und du wärst gestorben, wenn dein Bruder nicht das genau, Blut abgedrückt hat. Ich wäre gestorben, wenn mein Bruder nicht da wäre und das irgendwie dann. Mein Gott, wenn so ein kleiner Junge von 10 Jahren das dann anfängt zu kapieren, meine beiden Hände sind weg. Was hast du denn da so, als du es angefangen hast zu kapieren, gedacht und gefühlt? Sag mal so, ich war 35 Tage im Krankenhaus. Als kleines Kind ist natürlich diese Sachen irgendwie, weiß nicht, irgendwie lächerlich. Also man sieht dann in Afghanistan, was die Russen gemacht haben. Ja? Es gab sogar Fälle, wo die Teddybär, du kannst dir einen Teddybär vorstellen, ja, da ist ein Bomber drin. Ja, unglaublich. Du packst ihn als kleinen Jungen, dann nimmst du ihn mit nach Hause, spielst du damit und dann tickt da dieser Oberschenkel. Ganz schlimm, ganz schlimm. Michael, hast du damals, obwohl du erst 10 Jahre warst, einen unglaublichen Hass auf die Russen entwickelt und gehabt? Damals, ja. Jetzt verstehe ich das. Jetzt kann ich das sagen. Die haben das nicht hundertprozentig eine Russe gemacht, das gesagt hat, okay, ich lichte nur extra für Michael. Sondern dieser Bomber wird Teil für Teil. Von irgendwo anders irgendwie bearbeitet. Ja, da kann ich das verstehen. Aber es ist ganz schlimm, was gemacht wird. Und Minen sind eine der schlimmsten Kriegswaffen überhaupt. Ja, und wie viele Kinder auf der Welt daran zu leiden haben. Hast du heute, wie nennt man das? Ich vergesse das Wort nicht ein. Ersatzhände? Prothesen, ja genau. Also ich sag dir wirklich, ich verrate ja wirklich einiges nicht, aber wenn du mich sehen würdest, auf Deutsch gesagt bin ich irgendwie ein Arsch. Ja? Du bist ein Arsch? Ja. Warum? Weil du siehst diese Hände nicht. Man kann die Prothesen gar nicht als solche erkennen. Ich sehe gar nicht die Prothese an. Die sind elektrische Prothesen. Die haben 14.000 Mal gekostet vor 6 Jahren. Mach mal einen Faust, also vorne. Also schieb mal irgendwie das in den Faust, mach nach vorne. So? Ja. Wenn du jetzt nach oben drehst. Nach oben? Ja, also dreh mal den Angelenk nach oben, nach links. So? Nee, andersrum. Andersrum. Ja, dann gehen die auf. Wenn du das jetzt wieder zurückdrehst, dann gehen die zu. Das sind elektrische Prothesen. Ja. Und die haben doppelte Kraft von einem Mensch. Aber du nutzt sie gar nicht. Ich nutze sie irgendwie gar nicht. Ich meine, als ich den hatte oder so, das war dieser Reiz. Ich probiere es aus. Kommst du denn so in deinem Leben ganz gut zur Rande? Ich komme sehr gut zur Rande. Ja. Was machst du vom Beruf? Ja gut, es ist gesellschaftlich irgendwie ein Problem, aber ich komme damit klar. Und die Leute, die draußen sind, die kommen damit nicht klar. Was machst du denn? Ich habe angefangen, als Altenpfleger zu arbeiten. Wo? Als Altenpfleger. Altenpfleger. Das kann man ohne Hände? Ich habe 1,5 Jahre als Pflegekraft auch gearbeitet. Man muss mir nur eine Chance geben. Ich brauche diese Chance. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das geht. Das Einzige, was ich dieser Ausbildung nicht so hinter machen konnte, war diese einfache Spritze geben. Was als Altenpfleger muss man dann können. Erstmal, hast du einen Job im Moment? Ich mache das als Facharbeiter in dem Bereich Gesundheitswesen und Sozialwesen. Also, Michael, ich sag's mal weiter, Michael. Ja. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass du dein Fachabitur gut hinkriegst. Und Nächstes Jahr Mai. Und dass du die Ziele auch erreichst, die du dir wünschst und von denen du träumst. Alles Gute von Herzen und schön, dass du angerufen hast. Ja, Domian, ihr sagt ja eins. Sagt die Menschen, die wollen irgendwelche Behinderungen haben. Die sollen bloß nicht aufgeben. Wenn die irgendwo stehen bleiben, dann bleiben natürlich stehen. Wenn Michael, das ist viel besser, dass du das gesagt hast, als jemand, der wirklich behindert ist. Wenn ich das sage, hat das gar nicht so ein Gewicht. Du musst es sagen, du hast es gesagt und das ist wichtig. Ich danke dir herzlich dafür. Alles Gute. Tschüss, Michael. Ciao. Tschüss. 1.34 Uhr und 7 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.35 Uhr und 10 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen. Mit der Telefon-Talkshow Domian und heute Nacht heißt unser Thema Lebensretter. Ich möchte gerne mit Leuten, mit Menschen sprechen, denen das Leben gerettet wurde. Wie war diese Geschichte? Und ich möchte gerne mit Lebensrettern sprechen. Was ist passiert? Was habt ihr getan? Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei und auch kostenfrei könnt ihr uns faxen unter 0800 5678 110. Jetzt begrüße ich herzlich Björn und Björn ist 18 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Björn. Erstmal Gratulation zu deiner Sendung. Danke. Und ich habe auch ein Erlebnis zu erzählen und zwar war das 1993. Du bist ein Retter oder ein Geretteter? Also meine Familie, ja. Und ich war mit dabei, ich war gerade erst 12 Jahre alt und da konnte ich noch nicht so viel machen. Also die Familie ist gerettet worden, oder was? Nee, meine Familie hat jemanden mitgerettet. Achso, ja, erzähl. Hm. Und das war also 1993, wie schon gesagt. Hm. Und wir waren also in den Alpen, das war in dem Ferienort Lenggries. Mhm. Und das liegt in der Bad Tölz und da sind wir uns also so früh in der Alpen gegangen und so und wollten da bis zur Benediktenhand, das war so das unser Ziel, aber haben gesehen, dass das Wetter hinten ziemlich schlecht wurde. Ja. Also sind wir wieder zurückgekehrt und du musst dir so vorstellen, dass wir, als wir zurückgegangen sind, haben wir einen kleinen Feldweg genommen, als einen anderen Weg, den wir hingegangen sind. Ja. Und hinzu ging praktisch... Im Sommer war das, ne? Wie? Im Sommer war das. Nee, das war im Herbst schon. Im Herbst. Im Herbst. Und als wir dann da runtergegangen sind, muss ich mir vorstellen, da waren dann so drei solche Art Achselköpfe, die ungefähr so 50, 60 Meter sind, dann sind solche Riesenfelsen, ja. Mhm. Und wir sind also diesen Fels, Waldweg runtergegangen und konnten also rechts dann schön diese Felsen beobachten. Mhm. Ja? Und auf einmal hörten wir so einen ganz kurzen Schrei und haben dann auf diesen Fels hochgeguckt und haben dann eine junge Frau, also wie gesagt, 50, 60 Meter runterstürzen sehen erstmal. Ne? Mhm. Und ich meine, das ist natürlich erstmal ein Riesenschock. Ne? Mhm. Wenn man das im Kino sieht, ist es natürlich was völlig anderes, als wenn man das jetzt wirklich live vor den Augen sieht. Mhm. Ne? Und meine Mutter, die ist also erstmal vollkommen durchgedreht, ne, als sie es gesehen hat. Und mein Vater, mein Bruder ist erstmal gleich hingerannt. Und ich habe mich dann auch allmählich genähert, mit Vorsicht erstmal. Wie alt war dein Bruder damals? Der war, ich war 12, 14, 15, so in dem in dem Alter so. Mhm. Und jedenfalls habe ich dann gesehen, dass die diese Frau, die war vielleicht Mitte 20 höchstens, dass die dann wirklich bei Bewusstsein war. Ne? Hat 60 Meter gefallen runter. Ja, also mindestens 60 Meter. Mhm. Und die war also wirklich bei Bewusstsein und hat also wirklich gejammert, der Rücken tat weh. Und ich denke mal, ihr Lebensretter war, die hatte einen wahnsinnigen Rucksack auf. Aber war die denn wirklich gefallen, aus Versehen, oder... Sie ist irgendwie, wie sie gesagt hat danach, sie ist irgendwie gestolpert oder wie auch immer. Mhm. Und so wie ich das noch ungefähr in der, im Gedächtnis habe, irgendwie hang sie noch irgendwie am Felsen. Sie hat sich versucht, noch irgendwie festzuhalten. Mhm. Und dann, naja, die Schwerkraft hat dann halt doch gesehen. So, jetzt seid ihr, die ganze Familie ist dann dahin gelaufen, wo die Frau hingefallen war. Genau, ja. Die lag da und war bei Bewusstsein und hat gejammert und gestöhnt und vor Schmerzen vermutlich. Genau, ja. Und dann? Dann kamen ungefähr zwei Minuten später kamen dann die Bekannten von ihr, das war ihr Lebensgefährte und dann auch irgendwie Freunde von ihr. Mhm. Und ich muss sagen, die waren gut ausgerüstet für Notfall, also die hatten wirklich Verbandskasten und alles, was man halt so braucht. Und die Schwierigkeit war, das war, wo die wirklich gelandet ist, das war ein übelster steiler Abhang. Ja. Mhm. Wir mussten die also erstmal wirklich mit Wanderstöcken erstmal richtig befestigen, damit die nicht weiter absackte und so. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir nun? Da ist mein In der Zeit hat ja kaum jemand ein Handy dabei, ne? Ja, eben, das ist es ja, ne? Und da haben wir überlegt, was machen wir nun? Ich meine, so kriegt man die nicht weg, wir hatten keine Trage und nichts und bewegen, das kam überhaupt nicht in Frage, dass man die irgendwie bewegt, am besten gleich so liegen lassen, wie sie gelandet ist, ne? Und wir fingen dann fürchterlich an zu frieren und das Wetter fing dann auch an zu regnen und so. Mhm. Also es war wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Scheiße. Ne? Wie habt ihr die Frau denn, wie hat man Hilfe geholt? Ja, also mein Bruder und mein Vater sind dann los, dann Richtung Tal, ja. Mhm. Und aber zufällig kam ein Feuerwehrmann, der hat irgendwie, der ist auch irgendwie wandern gegangen, der hat einen freien Tag und hatte irgendwie so eine Art Walkie-Talkie dabei. Ach. Was für ein Zufall. Das war so ein Höllenglück. Mhm. Und der hat dann praktisch dann seine Kollegen die Bergwacht geholt. Mhm. Und das hat aber auch mindestens anderthalb, zwei Stunden gedauert, bis die dann mit dem Hubschrauber ankamen. Und also wurde dann mit einem Hubschrauber gerettet. Genau. Also das war die Wartezeit, das war wirklich die Hölle. Diese Frau muss doch, wenn die 60 Meter runtergestürzt ist, schwerst verletzt gewesen sein. Also die haben dann, als ein Hubschrauber kam, haben die dann auf so eine Art Vakuummatratze gelegt und haben die dann also mit größter Vorsicht dann in den Hubschrauber getransportiert und dann in so eine Unfallklinik geschafft. Ne? Hast du irgendwas gehört später nochmal? Oder ihr? Ja, also wir haben dann die Adressen ausgetauscht und ungefähr so also im Oktober ist es passiert, aber kurz vor Weihnachten, so im Dezember rum, haben wir einen Brief bekommen und da sie hat den Brief schreiben lassen, weil sie das selbst nicht schreiben konnte, weil sie auch Handgelenksbruch erlitten hatte und so. Und sie hat also sich erstmal wahnsinnig herzlich bedankt und so. Na, endlich mal eine dankbare Person auch. Genau. Und sie hat also geschrieben, dass sie also mehrfach einen Beckenbruch hatte und die Rippen waren wirklich alle, also fast alle gebrochen und wirklich alles kaputt, wenn man so sagen kann. Ja. Aber dennoch hat sie einen Schutzengel über sich schweben gehabt. Ne? Sie musste also an der Wirbelsäule war irgendwie Gott sei Dank nichts. Mhm. Sie hat gesagt, sie konnte, es gab eine Chance, dass sie wieder laufen lernen musste. Also wenn sie total querschnittsgelähmt wäre, dann hätte sie ja da keine Chance. Hast du dann oder ihr ganz später nochmal was von ihr gehört, ob sie wieder richtig gesund geworden ist? Eben nicht. Wir hätten gerne nochmal weiter in Kontakt gehabt, aber wir haben dann irgendwie Adresse verlegt und das eben auch mit der Grund, weshalb ich angerufen habe. Vielleicht hört sie ja heute Abend zu. Falls sie vielleicht irgendwie zuhört oder... Ist denn eure Adresse noch aktuell? Wie? Ist eure Adresse noch aktuell? Eben nicht. Das auch nicht. Da muss diese Dame hier anrufen. Da muss diese Dame hier anrufen. Ja. Da könnten wir eventuell einen Kontakt knüpfen. Das wäre wirklich super. Ja. Wer weiß, manchmal gibt es ja so Zufälle, ne, dass alle Leute das Gleiche dann schauen oder hören. Ja. Ja, gut. Auch eine Sache, die gut ausgegangen ist. Vielen Dank für deinen Anruf, Björn. Okay. Tschüss. Da bedanke ich mich. Tschüss. Andreas, 26 Jahre alt. Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Andreas. Ja. Ja, folgende Sache. Damals, das war 1994, bin ich in Wesel, das ist an Baggersee, also Ausee heißt der, da bin ich hingelaufen. Ja, und hab mir mal gedacht, ja, das Eis, das wird schon dick genug sein, da kannst du ruhig drauf gehen. Ja, ich habe viele Enten da drauf laufen sehen, Schwäne, bin dann drauf gelaufen, bis in die Mitte und das war schon unheimlich am Knacken und so. Ja, und auf einmal knack, riesige Risse im Eis und klack, bin ich eingebrochen. Der klassische Unfall auf zu dünnem Eis. Ja, sozusagen, genau. Waren denn andere Leute in der Nähe? Nee, andere Leute waren gerade nicht in der Nähe gewesen. Und du bist richtig reingefallen? Ja, aber also das war ungefähr 2,50 Meter tief, da wo ich eingebrochen bin. Eiskalt? Eiskalt. Du dick angezogen? Ja. Wie weit bist du? Du bist richtig ins Wasser reingeplumpst, oder wie? Ja, richtig. Na ja, und dann? Ja, ich hatte auch einen Parker an und so, der hat sich natürlich direkt vollgesogen. Hatte natürlich Glück gehabt, also das Eis, das ist so ringsherum um mir, also richtig zusammengebrochen, so dass ich nicht unter die Eisfläche runtertauchen konnte. Also ich war mit den Händen am Paddeln. Ja, du konntest nicht unter die Eisfläche? Nee, ich konnte nicht mehr unter die Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall war ich dann Hilfe am Schreien, Hilfe und so, und bis ich dann auf einmal von, also da ist auch so ein Waldweg, da ringsrum um den See, da kamen dann 4 Jugendliche her. Die haben mich dann gesehen, die 4 Jugendlichen, die kamen dann näher, also die waren so 14 bis 16. Auf jeden Fall haben die mich dann da gesehen und ich war am Schreien und Schreien. Der eine sagte, ja, was, also Mike hieß der damals, der kam dann, der hat sich dann auch auf den Eis genähert, also auf der anderen Seite, rechts was neben mir. Auch sehr gefährlich war vermutlich. Ja, zu gefährlich, ja. Der ist nämlich dann auch noch mit eingebrochen. Ja, dann? Aber vorne, dann ist der andere Junge, also da waren größere Bäume gewesen, die haben dann da Äste abgebrochen, lang genug, wo sie erstmal ihren Freund wieder mit raus... Klingt alles jetzt schon schrecklich lange, ihr müsst doch gefroren haben, wie die Tiere. Ja, ich habe mittlerweile schon sehr gefroren. Wann wart ihr endlich draußen? Ja, draußen war ich dann, also er hatte dann den Stock abgebrochen vom Baum, hat seinen Freund erstmal wieder rausgezogen, dann hat er sich, also der andere, der hat sich dann mir genähert, und ich konnte den Ast dann gerade so den Ast erreichen. Und hast dich dann mittels des Astes dann irgendwie rausgebracht? Also er hat immer probiert. Was passiert denn dann danach? Warst du schon sehr unterkühlt und es war draußen auch arschkalt. Ja klar. Wohin dann? Was macht man dann? Nee, die hatten einen Krankenwagen gerufen. Ach so, das hatten die anderen gemacht, die mittlerweile waren auch schon mehrere Leute. Also und ist alles so richtig gut gegangen oder hast du irgendwelche Schäden davon getragen? Ja, ich habe am dicken Zeh, da ist leicht was zurückgeblieben. Was? Eine leichte kleine Erfrierung. Ich glaube, du gehst nie wieder auf zugefrorene Seen, ne? Nee, du mehr, ich gehe nie mehr. Das glaube ich. Zugefrorene Seen. Auch gut, dass es so ausgegangen ist. Ja, also es hatte da doch noch geklappt. Alles Gute. Ja. Tschüss, Andreas. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit, frage ich in die Regie, mit wem machen wir weiter? mit Wolfgang. Und Wolfgang ist 73 Jahre alt. Ja, das bin ich. Schönen guten Morgen, Wolfgang. Schönen guten Morgen, Jürgen. Du bist ein Geretteter oder ein Retter? Ein Geretteter. Ein Geretteter. Was ist denn geschehen? Ja, es ist so gewesen, ich bin ins Bett gegangen. Ja. Und habe dann bemerkt aus meinem Bett heraus, dass meine Leselampe im Wohnzimmer noch brannte. Wann war das denn eigentlich? Vor anderthalb Jahren ja. schon. Und da bin ich dann zurückgegangen und habe die ausgeknipst, bewusst noch. Und dann bin ich zurückgegangen und dann weiß ich nichts mehr. Ja. Da habe ich 2 Tage und 2 Nächte zwischen Diele und Wohnzimmer in meiner Wohnung gelegen. Du lebst alleine? Ja, ich lebe alleine. Meine Frau ist vor 5 Jahren verstorben an Krebs. Ja. Und du hast so lange alleine dann in deiner Wohnung gelegen? Auf dem Fußboden? Auf dem Fußboden, ja. Und ich weiß bloß noch, dass ich manchmal so im Dämmern Bewusstsein gehabt habe. Und zwar stand mein Handy, war auf meiner Klimaanlage ungefähr 1 Meter von mir entfernt. Aber du konntest nicht da rankommen. Ich konnte nicht rankommen. Die Kraft war nicht da. Hattest du einen Schlaganfall bekommen? Nein, eben nicht. Weder Schlaganfall noch Herzinfarkt, nichts, gar nichts. Was war es denn dann? Ein Kreislaufzusammenbruch. Ein Kreislauf, und der hat so lange angehalten. Ja. Wer hat dich denn dann gefunden? Ja, gefunden worden bin ich praktisch durch meine Zeitung. Und zwar habe ich die Hannoverische Allgemeine abonniert. Da stand vorher noch drin in der Zeitung. Die haben noch damit Reklame gemacht. Und zwar haben sie sich eingesammelt und eine Nachbarin hat das bemerkt und hat dann meine Tochter verständigt. Ja, verstehe. Also weil die Zeitung sich stapelte vor der Tür. Ja, verstehe. Weil die nicht abgeholt worden sind, die Zeitung. Und dann kam die Tochter und hat dich dann gefunden. Ja. Die Tochter ist quasi dann die Lebensretterin oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nee, die Frankfurter nicht, Hannover. Ach, Hannover, ich hab die FAZ gerade verstanden. Ja, ja. Sag mal, wohnst du denn in einem Mietshaus, einem größeren Haus? Ja, ich sechs Familien wohnen jetzt. Was für einen Boden hast du? Hast du einen Holzfußboden? Ja. Hättest du da nicht klopfen können, dass die Leute... Nein, nichts. Ging ich konnte nichts machen. Ich konnte weder rufen... Also ganz kraftlos. Vollkommen. Ich habe Lichterscheinungen gesehen. Und ich, ob das glaubst du oder nicht, ich habe mich noch nie so in meinem Leben so wohl gefühlt wie damals. So wohl? Ich wollte gerade fragen, du musst doch höllische Angst gehabt haben. Nein, keine Angst gefühlte, keine Schmerzen, kein Hunger, kein Durst, nichts, gar nichts. Wie erklärst du dir das? Ja, ich habe Lichterscheinungen gesehen, so schön gelb, rosa. Ich war, und es war wunderbar. Glaubst du gar nicht. Ich habe zu meiner Tochter im Krankenhaus gesagt, weißt du, mir wäre es lieber gewesen, ihr hättet mich liegen lassen. Da war die Tochter aber bestimmt traurig. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe leider Gottes zu meiner Tochter nicht so ein Verhältnis, wie es sonst zwischen Vater und Tochter sein müsste. Denkst du das jetzt, nun ist das ja 1,5 Jahre her, denkst du denn heute immer noch manchmal so, ach, wäre ich doch da liegen geblieben? Ja. Und eins will ich dir sagen, seitdem hat sich meine Einstellung zum Leben wesentlich verändert. In welche Richtung? Ich habe keine Angst vorm Tod mehr. Das hattest du vorher? Ja, durch meine Frau, denn die ist 1,5 Jahre lang am Krebs gestorben. Und da habe ich sehr mitgelitten. Und die ist auch zu Hause bei mir verstorben, in der Wohnung. Und ich will dir eins sagen, es ist so, dass die Menschen, die Angst vorm Tode haben, dass die irgendwie von außen, von Ärzten und so weiter und Medizin so beeinflusst sind, dass sie das in Wirklichkeit gar nicht wissen. Denn es ist so, sieh mal, ich lebe ein Vierteljahr lang im Jahr, lebe ich auf Bornholm. Ja. Auf der Insel vor, die dänische Insel vor Schweden. Ja. In freier Natur. Und ich habe irgendwie dadurch, dass mir das passiert ist, konnte ich nicht fahren. Ja, das war, ich fahre immer im Mai bis Juni, Mitte Juni. Und das war Anfang Mai war das gewesen. Und in dem Zeitraum, als das passiert war, 3 Wochen Zeitraumunterschied, ist auch meine Frau verstorben vor 5 Jahren. Ja, ja. Nicht? Und irgendwie sehe ich da irgendwie einen Zusammenhang. Darf ich dich was ganz Privates fragen? Ja. Du hast mir erzählt, dass du das als sehr angenehm empfunden hast, als du da völlig hilflos lagst. Du hast schöne Farben erlebt und eigentlich hast du dich wohlgefühlt. Ja. Und du warst gar nicht froh, als man dich, ich sage jetzt mal, ins Leben zurückgeholt hat. Bist du hinterher oder auch heute noch manchmal vielleicht mit einem Gedanken befasst, dass du dir selbst das Leben nehmen möchtest? Nein, das nein, nicht. gar nicht. Das nicht. Also ich hätte mir nie das Leben selbst genommen. Ich war also, das hat mir Gott gegeben. Und, gibt es eigentlich gesundheitliche Nachwirkungen von diesem Vorfall oder bist du jetzt wieder so fit, wie du vorher auch fit warst? Jürgen, das ist ja das Komische. Die haben mich im Krankenhaus untersucht. Ja. Die Tumor, Computertomograph, Kernspintograph, alles. Haben nichts gefunden? Nichts gefunden. Zucker. Könnte ja Zuckerschock sein, nicht? Alles in Ordnung. Also du kannst dich wieder genauso bewegen und leben wie vorher? Genauso. Ja. Ja, mein Schnaps schmeckt doch genauso wie vorher. Lieber Wolfgang. Ja, also Jürgen, weißt du, es ist, ich wollte vor 1,5 Jahren, wollte ich dich schon anrufen. Deshalb, ja. Aber ich bin nicht durchgekommen. Aber ich rufe nur deshalb ein, letzten Endes, damit kein Mensch, der die Sendung hört, Angst vorm Tode haben muss. Das ist ein sehr schöner Satz. Ein sehr schöner Satz. Ja. Der mir auch sehr gut gefällt, weil ich nämlich Angst vor dem Tode habe. Und mir gefällt das. Das brauchst du nicht zu haben. Ja. Das brauchst du nicht. Der Tod ist zwar ein Endstadium, aber es ist eine Erlösung. Ja. Das habe ich bei meiner Frau erlebt und ich habe es beinahe auch erlebt. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und freue mich sehr, dass du durchgekommen bist. Ja. Und wünsche dir alles Gute, alles Gute, Wolfgang. Ich dir auch. Von Herzen. Ja. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Und hab keine Angst vorm Tod. Nein. Tschüss, Wolfgang. Tschüss. Jetzt ist Tom dran und Tom ist 32 Jahre alt. Guten hallo, Morgen. Hallo Jürgen. Ja, hallo Tom. Ja, bei mir liegt die Sache so 5-6 Jahre zurück. Ich bin Gerüstbauer vom Beruf. Ja. Und wir hatten ein Lehrgerüst zu bauen, ungefähr 22 Meter hoch. Und ja, die letzten Bohlen, die wir auszulegen hatten, die guckten ein bisschen über die Kante hinaus. Ja, wenn du verstehst, wie ich das meine. Ja, ich kann es mir grob vorstellen. Ich ahne es, ja. Ja, und dann kam ein Kollege, wollte so das Kopfgeländer einbauen. Jetzt, klar, ist Fachbegriff. Und der hat das einfach nicht gesehen. Der ist darüber hinausgelaufen und im Augenwinkel habe ich das gesehen und packte ihn in der Jacke. So hier richtig oben im Kragen in hinten der Jacke. Hoch, ja, genau. Ja. Und ich packte dann gleichzeitig auch an die Stange, wo ich dran am Arbeiten war, als Laie gesagt, an die Stange, wo ich am Arbeiten war. Ja gut, der Mann, der wiegt 85 Kilo, das gab einen Schlag in die Arme. Ja, ich würde sagen, er krachte doch sofort runter, ne? Ja, richtig. Und du hattest ihn nur am Schlawittchen eigentlich, ja, ne? Ja, richtig, richtig. Und das gab einen Schlag in die Arme, der hing bei mir im Arm. Du hast den gehalten? Ich hab den gehalten. Du hast den gehalten, nur an der Jacke? Ja gut, ich meine, ich mache... Bist du ein starker Kerl? Ja, eigentlich wohl, ja. Mhm. Ich bin jahrelang im Gerüstbau und ich sag mal, das ist wie Bodybuilding, das ist ein ziemlich harter Job, ja. Mhm. So, und ich hatte ihn in der Jacke und wie gesagt, es gab einen Schlag in den Arm. Ich konnte ihn halten, aber ich hatte nicht mehr die Kraft, den hochzuziehen. Mhm. Ja, und... Du hast dich mit der anderen Hand irgendwo auch festgehalten, ja, ich hatte mich dann... An der Stange, ne? Ja, genau. Ja, ja. Und jetzt fing der Mann an zu schreien. Mhm. Wie ein Wahnsinniger. Ja, und lass mich nicht los, lass mich bloß nicht los. Ich habe zwei Kinder und der war nur am Schreien. Das hat er noch gesagt? Ja, ja, ja. Und bis ich dann geschaltet hatte, das Gerüst war auch, ja, ich sag mal 40 Meter lang, schrie dann zu einem Kollegen, komm hier hin. Mhm. Ne? Und dann kamen auch drei, vier Stück, beziehungsweise es kamen vier, zwei kletterten direkt runter. Mhm. Mein Gott, das sind ja ewige Sekunden, die da vergehen. Ja, natürlich, ne? Natürlich. Mhm. Ich sag mal, mir kam das, ich sag mal, im Nachhinein, sag ich, es war vielleicht eine Minute, wo ich den gehalten habe. Vielleicht nicht mal. Nicht mal. Nicht mal. Aber es kam mir ewig lange vor, klar, diesen Mann einfach nur zu halten. So, da sind die Jungs, die anderen, nach unten gelaufen. Zwei Mann sind nach unten gegangen, haben dann von unten gedrückt. Und zwei Mann haben von oben ihn hochgezogen. Mhm. Also gedrückt hast du ja, sie haben ihn hochgeschoben. Von unten hochgeschoben und von oben gezogen. Mhm. Ja? Und das hat geklappt. Das hat geklappt. Mhm. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann auch etliche Zeit gebraucht, bis ich meine Arme wieder einigermaßen gebrauchen konnte. Warst du verletzt? Irgendwas ausgerenkt oder so? Nee, ich selber nicht, nein. Mhm. War das ein guter Kollege von dir? Ja, ich sag mal, im Großbau ist das einfach so. Das sind einfach Kollegen. Ne? Mhm. So, wie hat der sich dir denn gegenüber verhalten? Du hast ihm ja nur wirklich das Leben gehört. Ja, wie hat er sich mir gegenüber verhalten? Ich sag mal, wenn wir uns sehen... Ich sag, wir sehen uns ja tagtäglich, ja, heute noch. Aber er hat mittlerweile ein Restaurant in einer großen Stadt hier am Niederrhein. Mhm. Und wenn ich da mal hinkomme, ja, das ist, wenn ich da reinkomme, hey, komm Tom, setz dich hier hin, was möchtest du trinken, was möchtest du essen? Achso, du kriegst heute immer noch das Essen umsonst bei ihm. Sozusagen, ja. Das ist ja nur nett, ne? Das ist unheimlich. Man hört ja immer wieder solche Geschichten, dass die Leute das gar nicht würdigen oder sich nicht mehr bedanken. Nee, kann ich nicht sagen. Also er würdigt das wirklich bis heute. Also bei dem hast du zeitlebens ein Stein im Brett. Sozusagen. Und so muss es ja auch sein, ne? Ja, ja. Ich meine... Habt ihr euch denn damals danach dann mal wir einen... Wir haben da eigentlich nie wieder drüber gesprochen. Es war einfach so... Und es ist immer so geblieben. Mhm, mh. Ja? Habt ihr es denn damals mal gefeiert? Habt ihr euch eigentlich in die Binde gekippt danach, einen Tag danach oder am gleichen Abend vielleicht noch? Da war mal ein Gespräch auf einer Weihnachtsfeier, haben wir uns mal ganz kurz drüber unterhalten. Und ich sag, ja gut, ich muss jetzt dazu sagen, das ist ein türkischer Kollege gewesen. Mhm. Und habe ich zu ihm gesagt, hör mal, wir arbeiten nun mal in diesem Beruf. Und das gehört dazu. So. Das gehört dazu. Wie fühlt man sich denn eigentlich als Lebensretter? Wie fühlt man sich? Kommst du dir einfach für mich ein Tag wie jeder andere, sag ich mal. Geht man dann doch nicht ein bisschen stolz abends nach Hause und denkt, oh, ich habe ein Leben gerettet? Nee. Nee? Kann ich nicht sagen. Ich sag mal, ich bin abends nach Hause gegangen, hab noch drüber nachgedacht, es hätte auch schief gehen können. Ich meine, dennoch glaube ich, dass man so ganz tief in einem ist das doch eine tolle Sache, auch ein Gefühl der Genugtuung, dass man sowas gemacht hat, oder nicht? Ja, ja, ich sag ja, wenn ich nicht zugegriffen hätte, wäre er 22 Meter runtergesegelt und vielleicht tot oder schwerst verletzt. Eher tot, weil unten war Pflaster, es war Beton, er hätte es nicht überlebt, auf keinen Fall. Er hat es überlebt. Ja. Dank Tom. Dank Tom, ja. Dank Tom. Ich danke dir für deinen Anruf und alles Gute. Danke schön. Mach weiter so, ne, falls wieder sowas passiert. Tschüss. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. So, Freunde. Das war unsere Sendung Lebensretter. In der Technik war Anne Buchholz. Morgen sind wir wieder hier im Radio bei 1 Live und hier im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Dann mit einer wieder offenen Telefon-Talkshow. Und das bedeutet, dass ihr mich anrufen könnt zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live und wieder erfahren sehen. Ab 0 Uhr könnt ihr euch schon melden bei mir. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und freue mich am Morgen. Bis dahin. Ciao.